ich wollte nicht stören. Umgib dich die ewige Einsamkeit oder umgib dich das Licht und das Glück. Wir sind eine lange Zeit gemeinsam gegangen, doch du findest keinen Weg zurück. Wir redeten sie uns wieder schön.